Und er lebt doch noch. Elvis Presley-Fans sorgen jedenfalls dafür in Rheinland-Pfalz. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld. Elvis, der König gewissermaßen auch von uns, jedenfalls gelegentlich. Zum Beispiel dieser Tage im August 2012. Denn am 16. August vor 35 Jahren, 1977 somit, verstarb er in Graceland in Memphis, Tennessee. Aber, wie gesagt, er ist der König des Rock'n'Roll und er hat in Deutschland gelebt. Von Oktober 1958 bis März 1960. Das haben wir allen anderen Ländern voraus. Und zwar in Bad Nauheim und in der Kaserne in Friedberg manchmal. Elvis war Soldat und Bad Nauheim feiert ihn natürlich. Und alle die, die ihn kannten damals und die, die ihn noch immer verehren, das sind viele. Für Sie alle und für Knut Benzner lebt er doch noch. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Friedberg. Achten Sie bitte auch auf die Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Gut zu wissen. Friedberg zwischen Gießen und Frankfurt. Bad Nauheim, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und neben Friedberg, Bad Nauheim, ebenfalls zwischen Gießen und Frankfurt. Bad Nauheim, Staatsbad und Kurort. So wird der Kurgast durch Bewegung, Thermalbäder und Ernährung körperlich wieder in Form gebracht. Aber auch an seine seelische Verfassung ist gedacht, denn auch das gehört zum Herzheilbad. Ein Herzheilbad, Staatsbad und Kurort von Weltrang. Otto von Bismarck war hier, Kaiser Franz Josef mit seiner Gemahlin Elisabeth, Zar Nikolaus II. Und Zarin Alexandra Fjodorowna, Zar Ferdinand I. von Bulgarien, Alfred Krupp, August Bebel, Richard Strauss, Karl May, Albert Einstein, Erich Kästner und Hans Albers. Im Cognac trinken kann sich keiner mit Albers messen. Ende der 50er wird Bad Nauheim um die 10.000 Einwohner gehabt haben. Einer von ihnen war er. Hi, this is Elvis Presley. Hallo, hier spricht Elvis Presley. I guess the first thing people want to know is why I can't stand still when I'm singing. Ich glaube, das Erste, was die Leute wissen wollen, ist, warum ich nicht stillstehen kann, wenn ich singe. Some people tap their feet, some people snap their fingers, and some people just sway back and forth. Die einen bewegen ihre Füße, die anderen schnippen mit ihren Fingern und manche wiegen sich hin und her. I just sort of do them all together, I guess. Ich entschied mich dafür, das alles zusammenzumachen, nehme ich an. Singing rhythm and blues really knocks it out. Singe Rhythm and Blues und werfe all meine Körperteile umher. Soweit, so gut. Here at the Brooklyn POE, where Elvis Presley, Private Elvis Presley of the United States Army, is due to embark for Germany. Wir sind dort, wo Elvis Presley, der Soldat Elvis Presley der United States Army, heute nach Deutschland an Bord gehen wird. Ich würde Ihnen gerne erzählen, wie es hier im Moment aussieht. Und wie gesagt, wir warten seit 2 Stunden darauf, dass Elvis Presley diesen Konferenzraum betritt. Sein Zug hatte ein wenig Verspätung. Er hat jetzt einen Aufzug betreten, der ihn aus einer tieferen Etage, wo viele seiner Mitreisenden warten, um an Bord zu gehen, an Bord der General Randall, die sie nach Deutschland bringen werden. Da kommt Elvis, er setzt sich hinter den Tisch, Mikrofone und Kameras werden hereingebracht und Elvis Presley sieht aus, als würde er diese Situation genießen. Er lächelt, seit er im Raum ist. Ma'am? What are your medals for? Genau wo wir jetzt hier stehen, hier ist angekommen. Sie sehen hier noch die Anlagen, wo die Panzer verladen worden sind. So sah das aus. Jetzt ist natürlich alles hier stillgelegt. Die Natur kommt wieder raus, wie auf vielen militärischen Gelände. Für die Tierwelt paradiesisch. Hans-Ulrich Halve, Gründer des Elvis Presley Vereins Bad Nauheim-Friedberg und dessen Ehrenvorsitzender. Am 1. Oktober 1958. Um 19.30 Uhr. Kommt der Sonderzug aus Bremerhaven in Friedberg an und zum Entsetzen vieler hundert Fans hält der Zug nicht im Bahnhof. Der Zug fuhr langsam durch den Personenbahnhof durch, rauf zu den Verladeanlagen, wo die Panzer verladen wurden. Angrenzend an seine Kaserne, neben den Tennisplätzen, die es damals noch nicht gab. Elvis kam in einen Omnibus und ab ging es in die Rebereix. Das war seine Kaserne. Und so wurde das weltweit berichtet. Elvis Presley ist angekommen in den Rebereix in Friedberg und hat die ersten paar Nächte auch hier verbracht und hat dann auf Anraten ein Quartier in Bad Nauheim genommen, weil er ja nicht alleine kam. Die Oma musste der Mama, Elvis Mama Gladys, auf dem Sterbebett versprechen, dass sie immer auf den Elvis aufpasste. Der König war schließlich erst 23. Und so musste sie natürlich mit nach Old Germany und die konnte er ja schlecht mit in die Kaserne nehmen. Und so hat er dann erst im Hotel in Bad Nauheim gewohnt, im Parkhotel, dann im Hotel Grunewald. Und im Januar 1959 hat er dann das Haus Goethestraße 14 gemietet. Elvis ist präsent. Ja, das ist er wahrlich, ja, sehr. Um nicht zu sagen omnipräsent. Ja, kann man so sagen. Insbesondere jetzt, morgen. Genau, morgen. 35 Jahre nach seinem Tod. Das ist, wenn man so ein bisschen bedenkt, dass wir nach 35 Jahren heute immer noch über ihn sprechen, ist das ein ganz schön lebendiger Toter. Eike Hahn, 39, Grafikdesignerin. Was aber gar nichts mit Elvis zu tun hat. Und Pressesprecherin der Elvis Presley Gesellschaft, 34, dem größten Elvis Presley Club im deutschsprachigen Raum, 1500 Mitglieder, alles Elvis-Fans, denn im Gefühl war er groß. Ganz groß. Der Größe eigentlich. In dem Bereich und in der Zeit. Sein Dahinscheiden war nun nicht so. Nee, er hat sich ziemlich gequält. Der König. Ja, immer noch. Und wird's auch, glaube ich, bleiben. Und wenn solche Ereignisse wie nun in Bad Nauheim anstehen, ist er mehr als 70 Jahre nach Wilhelm II., dem letzten König von Preußen, auch unser König. Würde ich so sagen, ja. Zumindest für die Fans und die, die sozusagen unter der Hand Fans sind, aber es vielleicht nicht zugeben wollen. Gibt's ja auch häufig. Soll's geben. Darüber hinaus ist die Bundesrepublik das einzige Land gewesen, in dem der König jemals außerhalb der USA war. Ja, es gibt Frankreich noch. Also er war noch in Paris. Okay, auf Urlaub mit seiner Entourage. 12 Tage. Eike Hahn. Da ist es wirklich so, dass wir uns in Deutschland glücklich schätzen, dass wir diesen, naja, also dass wir das haben, dass wir nach Bad Nauheim fahren können, weil dort ist ja eigentlich so ein bisschen auch die Zeit stehen geblieben. Und dann ist es natürlich wahnsinnig gut, dass es dieses European Elvis Festival gibt. In diesem Jahr pünktlich zu seinem Todestag vom 16. bis 19. August. Und es gibt dann halt Menschen in Amerika, die sagen, ich will unbedingt mal nach Bad Nauheim und unbedingt nach Friedberg und mir die Kasernen angucken. Und da gibt es ja auch dann Führungen und so. Führungen und Programm. Is your heart filled with day? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Bad Nauheim. Es ist ein bisschen ruhiger geworden, kann man so sagen. Verglichen mit den Zeiten, als in der Kaserne im benachbarten Friedberg noch US-Amerikaner waren. Kommt man in der Innenstadt Bad Nauheims in das Tourismusbüro, dann steht er da. Da steht der Elvis, genau. Aus Pappe. Ja, und ihm hat's hier gefallen. Katja Heiderich, 42, Leiterin der Bad Nauheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH. Das Programm. Konzerte, Modenschauen, Ausstellungen, Führungen, einfach ein Get-Together für die Fans, ein Meeting Point. Ted Herold. Den man unsinniger und irrtümlicherweise immer für den sogenannten deutschen Elvis gehalten hat. Ja, so nennt er sich ja, ne? In gewisser Weise. Darüber hinaus Elvis Impersonators, somit die, die singen und aussehen wollen wie Elvis, diverse DJs, das Kurensemble Bad Nauheim, ein insgesamt kulturhistorischer Zusammenhang. Katja Heiderich. Das Leben hier war ja nicht nur durch ihn geprägt, sondern eigentlich dadurch, dass die Amerikaner hier generell stationiert gewesen sind und das Leben hier beeinflusst haben, Das war Arbeitgeber, das war ein Miteinander, das war ein Anfreunden auch nach dem Krieg wieder. Es hat ganz viele Facetten. Deutsch-amerikanische Ehen, die sich hier niedergelassen haben, solche, die dann weggegangen sind in die USA, wenn die Dienstzeit hier geendet hat. Insofern hat es einen großen Bevölkerungsanteil auch betroffen. Die Goethestraße 14. Ja, und da stehen wir jetzt davor. Er hat hier gewohnt mit seiner Oma. Die hatten wir, Minnie May. Mit seinem Vater. Vernon, der Nichtsnutz. Und mit zwei Freunden. Nun ja, Freunde. Manche sagen Leibwächter. Red West und Lama Fike. Und der Sekretärin. Elisabeth. Elisabeth Stefaniak. Und die war auch clever, weil früher, bevor sie da war, waren sehr viele Leute. Jeder wollte ein Autogramm haben. Und die hat es dann so raffiniert gemacht. Die hat ein Schild hier hingemacht. Da. Und da stand dann drauf, Autogrammstunde von 19:30 bis 20 Uhr. Und da hat er sich dran gehalten. Angelika Springauf, Mädchenname Will. Angelika Will war 14 und wohnte um die Ecke. Und hat so die Möglichkeit, fast jeden Tag ihn zu sehen und mit ihm zu sprechen. Eine schmucklose Villa, Goethestraße 14, Vorkriegsbau, weiß getüncht, 2,5 Stockwerke. Oben unter dem Dach wohnte die Vermieterin Maria Pieper und teilte sich mit der Oma Minnie May die Küche. Ja, heute wohnt der ehemalige Chefarzt vom Hochwaldkrankenhaus hier von Bad Nauheim, da wohnt er drin. Ja, schon lange. Aber dem ist es nicht angenehm, wenn die Elvis-Fans kommen und klingeln wollen, eventuell dann mal hier einen Blick auf die Wohnung werfen. Aber er sagt ja auch, er hat alles verändert. Wer sollte ihm das übel nehmen, 52 Jahre später? Ja, ich war mal drin. Ich konnte mal sehen, wie er gelebt hat. Und es war also alles ganz einfach eingerichtet. Immer wenn ich hier vorbeigehe, dann denke ich schon an Elvis. Oder wenn wir mit Freunden hin, wenn wir uns treffen hier, und dann sagen wir, ach, wo treffen wir uns? Beim Elvis. Was macht Angelika Springer auf morgen? Ich treffe mich hier mit vielen guten Bekannten, die wir auch durch Elvis kennengelernt haben. Zum Beispiel kommen Schweden, von Irland welche. Und also da werde ich auf alle Fälle da sein. Von der Goethestraße zur Kaserne sind es etwa 7 Kilometer. Mein Name ist Karl-Heinz Stein. Ich habe in der Zeit, wo Elvis Presley in Friedberg in den Rehbarack stationiert wurde, vom 1. Oktober 1958 bis 2. März 1960 den Elvis als Friseur bedienen dürfen und ihn in dieser Zeit auch einigermaßen kennenlernen dürfen. Ein paar Tage, nachdem der König angekommen war, war er nämlich bei ihm. Ja. Der wiederum angestellt in jener Kaserne, den Ray Barracks. Stein ist so alt, wie Elvis wäre. In der Kaserne lagen 3.000 bis 3.500 Soldaten und Elvis in einer Aufklärungskompanie war einer von ihnen. Und Elvis war einer von ihnen. Der Nacken war ausrasiert. Der Nacken war ausrasiert und das war die Norm der Armee. Von Karl-Heinz Stein. Mit der Maschine, Elektromaschine, ja. Zweimal in der Woche. Wann er das letzte Mal bei Stein war, wie alle anderen, ist er ihm nie wieder begegnet. Nie mehr. Er hat ja vorgegeben, dass er zurückkommt und wieder in die Kaserne oder beziehungsweise mich dann besuchen würde. Aber sein Freund, der Armeefreund, der im Jeep gesessen hat als Beifahrer, der war vor 2 Jahren hier und mit dem stehe ich auch im Briefwechsel beziehungsweise Weihnachten und Ostern. Im Vorraum von Steins Wohnung hängt eine Fotokopie der früheren Preisliste. Haare schneiden, 35 Cent. Und Special Extra, das war 50 Cent wie Creme oder Haarwasser oder sowas mit bei. Das Original der Preisliste? Das Original der Preisliste ist derzeit im Haus der Geschichte in Bonn. Kurz vor seiner Entlassung ist er nochmals befördert worden zum Leutnant. 3 Streifen. Er war Boss einer Einheit, die bestand zwar nur aus 3 Mann, aber immerhin, er war der Chef. Hans-Ulrich Halve, der Gründer des Elvis Presley Vereins Bad Nauheim-Friedberg und dessen Ehrenvorsitzender. Man muss sich das ja mal vorstellen. Einer, der schon seit vielen Jahren nicht mehr unter uns ist. Das ist ein Phänomen, was ich selber vor Jahren nie geglaubt hätte, dass wir auch im Jahr 2012 noch weltweit mit diesem Mythos Elvis leben dürfen. Ich bin beschäftigt damit, dass ich als Gästeführer hier in der Stadt tätig bin. Wir machen am Todestag vom Johannisberg, von dem Hausberg von Bad Nauheim, eine Fackelwanderung bis zum Elvis-Presley-Platz. Auf dem Hausberg, Johannisberg, war Elvis Presley auch öfters. Und das bietet sich eben an, dann in Gedenken mal, weil unterhalb des Johannisberg ist die Jugendherberge, wo zu Elvis-Zeiten die vielen auswärtigen Elvis-Fans Quartier gefunden haben. Da gibt es alte Geschichten zu erzählen. Und dabei gibt es natürlich auch Elvis-Musik von der Platte. Und man muss es ja neidvoll anerkennen, dieser Ami, der konnte nicht nur saugut singen, der sah auch noch saugut aus. War der König eigentlich nett? Elvis? Bestimmt. Die Elvis-Verehrung empfindet Eike Hahn, Pressesprecherin der Elvis-Presley-Gesellschaft, indessen gelegentlich bizarr. Klar, also ich kriege immer zu hören, was, du bist Elvis-Fan? Das ist ja interessant. Aha, ach, im Club? Oh, Und sechsmal im Jahr ein Elvis-Magazin? Sechsmal im Jahr? Mein Gott, wie kann man sechsmal im Jahr 52 Seiten füllen? Wenn's das nur wäre, mein Gott. Hi, this is Elvis Presley. I guess the first thing people want to know is why I can't stand still when I'm singing. Some people tap their feet, some people snap their fingers, and some people just sway back and forth. I just sort of do them all together, I guess. Singing rhythm and blues really knocks it out. And making it my heart. And my pockets full of sand. Und er lebt doch noch. Elvis Presley-Fans sorgen jedenfalls dafür in Rheinland-Pfalz. Knut Benzner nahm uns in ihre Welt mit. Morgen dann im Länderreport ab 13.07 Uhr die andere Heimat, eine Familiengeschichte aus dem Fleming. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Klaus-Stefan Rehfeld.